Es ist 15 Uhr. Radio Neandertal, die Nachrichten. Mit Klaas Büker, guten Tag. Unterrichtsausfall soll genau erfasst werden. Airbnb-Vermieter sollen steuerlich geprüft werden. Das Wetter viel Sonne bis 20 Grad. Der Unterrichtsausfall in NRW soll nach den Sommerferien genau erfasst werden. Das hat Ministerpräsident Laschet angekündigt. Von jeder einzelnen Schule sollen Daten erhoben werden. Derzeit wird noch an einem Messsystem dafür gearbeitet. Die rot-grüne Vorgängerregierung hatte den Unterrichtsausfall nur stichprobenartig kontrolliert. Laschet hat sich heute auch zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen geäußert. Er kritisierte den Landtag, der eine Gedenkfeier im Plenarsaal verhindert habe. Bei dem rechtsextremen Anschlag 1993 waren 5 türkischstämmige Frauen und Mädchen ermordet worden. Weitere Details aus Düsseldorf von José Nasiandi. Es gab einen kleinen Eklat. Die Fraktionen des Landtags hatten sich nicht darauf einigen können, den türkischen Außenminister Çavuşoğlu im Parlament sprechen zu lassen. Sie hatten befürchtet, die Gedenkstunde hätte zu Wahlkampfzwecken missbraucht werden können, weil in der Türkei bald Neuwahlen stattfinden. Der Außenminister war von Laschet persönlich nach Düsseldorf eingeladen worden. Laschet sagte, er sei todsicher, dass Çavuşoğlu die Veranstaltung nicht für den Wahlkampf missbraucht hätte. Jetzt plant die Landesregierung einen Akt in Düsseldorf ohne das Parlament. Im Mordfall Kandel will das Landgericht Landau den Angeklagten als Jugendlichen behandeln. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende junge Mann soll seine 15-jährige Ex-Freundin Ende Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erstochen haben. Weitere Infos zum Fall hat Jörg Ratsch. An dem Fall hatte sich eine Debatte entzündet über die Altersfeststellung von Flüchtlingen. Der mutmaßliche Mörder von Mia, ihr Ex-Freund, war bei der Einreise nach Deutschland als minderjährig eingestuft worden. Mias Vater hatte bezweifelt, dass er noch ein Teenager ist. Ein medizinisches Gutachten hatte dann ergeben, der mutmaßliche Täter ist wahrscheinlich um die 20, aber mindestens 17,5. Dem Gericht ist das nicht eindeutig genug. Es hat jetzt im Zweifel für den Angeklagten entschieden, verhandelt werden soll nach Jugendstrafe. Für den Verdächtigen bedeutet das, er kann mit einer milderen Strafe rechnen. Wer ein Zimmer oder eine Wohnung über die Online-Plattform Airbnb vermietet, könnte ins Visier von Steuerfahndern geraten. Wie die Wirtschaftswoche meldet, wollen die deutschen Finanzbehörden demnächst Vermieter genauer unter die Lupe nehmen. Es soll überprüft werden, ob die Einkünfte aus der Vermietung in den Steuererklärungen angegeben wurden. Wer das nicht getan hat, muss Steuern aus den letzten 10 Jahren nachzahlen, plus Strafzinsen und Ordnungsgeldern. Die deutschen Steuerfahnder brauchen allerdings die Unterstützung der irischen Behörden, weil Airbnb dort seinen Sitz hat. Radio Neandertal kompakt. Mit Sascha Fassbender, guten Tag. Immer noch fehlt jede Spur von Juwelierdieben in Düsseldorf. Sie waren in der Nacht auf den 1. Mai in ein Juweliergeschäft auf der Kö eingebrochen und hatten Schmuck und hochwertige Uhren gestohlen. Einen Link zu Bildern der Schmuckstücke gibt es bei uns im Internet in den Lokalnachrichten auf radioneandertal.de. Bei einem Unfall am Abend in Fellbad sind 2 Menschen verletzt worden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten haben Polizisten die Bogenstraße in Neviges gesperrt. Ein 47-jähriger Autofahrer hatte ein Vorfahrtsschild missachtet und er war mit dem Auto einer Fellbaderin zusammengestoßen. Das schreibt die Polizei. Beide Fahrer haben sich leicht verletzt. Und hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Heute bleibt es trocken und morgen dann viel Sonne und maximal 23 Grad und am Sonntag sogar bis 27 Grad. Im Moment haben wir 17 Grad in Fellbad an der Spielschlange und 19 Grad in Langenfeld. Radio Neandertal, Stau-Update. Mit dem schnellsten Wochenendverkehrsservice, die A3 Köln-Oberhausen, zwischen dem Breitscheider Kreuz und Oberhausen-Holten, 14 Kilometer Stau, da brauchen Sie eine halbe Stunde länger durch. Dann die 46 Düsseldorf-Wuppertal, zwischen Hahn-West und Kronenberg, 6 Kilometer, 20 Minuten plus. Die 52 Düsseldorf-Essen, zwischen dem Dreieck Breinscheid und Essen-Kettwig, 4 Kilometer, 10 Minuten plus. Dahinter nochmal zwischen Essen-Bergerhausen und dem Dreieck Essen-Ost, 3 Kilometer, 20 Minuten plus. Und zum Schluss noch die 57 Köln-Nimwegen zwischen Bowert und Mörskapellen, 8 Kilometer und eine halbe Stunde plus. Kommen Sie gut ans Ziel. Radio Neandertal am Nachmittag. Ich bin die Fischer Michi, schönen Freitag. Something so unusual in your eyes. I know. Been waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found ya. On the night for love till I found ya. Skin to skin, breathe me in. Feel your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours. For a thousand lives, a thousand lives. I'm freezing, but I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. I'm beating your love and you're swimming in my veins. You got me now. Been waiting. Waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Neandertal, der beste Mix. Card she sends me with her regards. Oh, borrow my shine vacancy to see her. You gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on file. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. You say, is your middle name Paul and Jackson? But they're not what I came for. alter Verwalter. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht jemanden kennen, der noch fußballbekloppter ist als Andreas Hinz. Also ich kenne auf jeden Fall keinen. Ne? Andreas hat jetzt sage und schreibe 809 Meisterschaftsspiele von Fortuna Düsseldorf in Folge gesehen. Ich sag's nochmal, 809. Los ging das alles am 1. April 1995 und seitdem hat Andreas wirklich kein einziges Fortuna-Spiel verpasst. Und sein Chef hilft ihm dabei. Ich habe mir seinerzeit, als unsere Abteilung verlegt wurde, von Düsseldorf nach Frankfurt, als Bedingung gemacht, dass ich frei bekomme, wenn Fortuna spielt. Es ist oft so, dass ich dann schon mal sage, nee, ich kann nicht, oder wenn etwas schon länger geplant ist und dann kommt die Terminierung von Fortuna raus und ich dann doch leider absagen muss, weil Fortuna spielt. Ja, und jetzt am Sonntag ist er natürlich auch dabei, zu Hause gegen Kiel. Ich denke, dass wir das Spiel gegen Kiel mit 100% angehen werden und nicht nur in Feierstimmung. Und dann glaube ich, dass wir die Truppe 2 einschlagen werden. Und wenn dann auch noch Nürnberg am Sonntag verlieren sollte, ist Fortuna Meister in der zweiten Bundesliga. Ne? Los geht's um 3:30 am Sonntag. Die Esprit Arena ist schon lange komplett ausverkauft. Und natürlich haben wir auch ein Foto von Andreas und unserem Sascha Fassbinder. Das haben die beiden am Samstag in Dresden gemacht, ungefähr 2 Minuten, nachdem die Fortuna aufgestiegen ist. Also bitte angucken und liken auf der Radio Neandertal Facebook-Seite. Jetzt neu im besten Mix. Feier uns so, wie wir sind. Wir sind keine Royce oder Kings. Glasperlenspiel featuring Summer Jam, Royals and Kings. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Ein Haus mit Garten, ein neuer Wagen. Im Fernsehen sehe ich Leute, die schon alles haben. Ich mach 6 Kreuze, verliere 'ne Wette. Und denk an all die schönen Dinge, die ich gerne hätte. Und manchmal in der Nacht träum ich von 'ner Yacht. Fliege weit, weit weg in 'nem eigenen Jet. Doch wenn ich ehrlich bin, dann brauche ich das nicht. Denn das wäre alles nichts wert ohne dich. Ich feier uns so, wie wir sind. Wir sind keine Royce oder Kings. Doch dafür sind wir frei, wir sind niemals allein. Wir brauchten Rolls Royce oder ein Schloss von Versailles. Wir sind so, wie wir sind. Wir sind keine Royce oder Kings. Unsere Oma ist nicht Queen, müssen Konten überziehen. Doch ich find's alles stimmt. Ganz genau so, wie wir sind. Du bist, was zählt, wir tanzen auch im Regen. Jede Asche fällt mit dir im Garten Eden. Alles Geld dieser Welt ist wie Nebel und Rauch. Es ist da und verschwindet, es hält uns nicht auf. Doch wenn ich ehrlich bin, dann brauche ich das nicht. Denn das wäre alles nichts wert ohne dich. Ich feier uns so, wie wir sind. Wir sind keine Royce oder Kings. Doch dafür sind wir frei. Wir sind niemals allein. Wir brauchten ein Rolls Royce oder ein Schloss von Versailles. Wir sind so, wie wir sind. Wir sind keine Royce oder Kings. Unsere Oma ist nicht Queen, müssen Konten überziehen. Doch ich find's alles stimmt. Ganz genau so, wie wir sind. Ganz genau so, wie wir sind. Ich feier uns so, wie wir sind. Alle fragen, wo will ich hin? Doch ich feier mich so, wie ich bin. Heute läuft das Business von allein. Bin immer noch nicht reich, doch hab das Million-Dollar-Smile. Million-Dollar-Smile, nur noch Sonnenschein. Weil sogar der Bankdirektor mich willkommen heißt. Million-Dollar-Smile, Hits auf Spotify. Um Rolls Royce zu fahren, musst du kein Royal sein. Ich feier uns so, wie wir sind. Wir sind keine Royce oder Kings. Doch dafür sind wir frei. Wir sind niemals allein. Wer braucht ein Rolls Royce oder ein Schloss von Versailles? Wir sind so, wie wir sind. Wir sind keine Royce oder Kings. Unsere Oma ist nicht Queen, müssen Konten überziehen. Doch ich find's alles stimmt. Ich feier uns so, wie wir sind. Ganz genau so, wie wir sind.

tauschen Sie bis zum 19.05. Ihren alten Spaten gegen einen neuen Fiskars Universalspaten und zahlen Sie statt 32,95 nur 15 Euro. Hagebaumarkt. Hier hilft man sich. Alles ist bunter. Alles riecht ein bisschen frisch. Man merkt schon, die Leute sind fröhlicher. Man ist direkt besser gelaunt. Den Frühling hören. Radio Neandertal. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Somewhere along the lines. We stopped seeing eye to eye. You were staying out all night. And I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and out of love? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Neandertal am Nachmittag. I won't let you be denied. Freitagnachmittag, Sie hören Radio Neandertal, es ist 3:30 und jetzt kommen die Nachrichten mit Sascha Fassbender. Guten Tag. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. In 3 Monaten soll an jeder einzelnen Schule in Nordrhein-Westfalen eine Software digital erfassen, wie oft Unterricht ausgefallen ist. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt. Derzeit werde an so einem Messsystem gearbeitet, heißt es. Nach dem Datenskandal um Facebook hat Bundesjustizministerin Katharina Barley die anderen großen Internetkonzerne aufgefordert, sich der Debatte um einen besseren Datenschutz zu stellen. Bei der Internetkonferenz Republika in Berlin gab sie aber auch zu, dass eine deutsche Ministerin in der Auseinandersetzung mit Facebook und Co. nur ein ganz kleines Rad sei. Jetzt am Sonntag gibt es in Essen-Steele mehrere Demos. Die Gruppe Eltern gegen Gewalt, die als rechtsgerichtet gilt, hat für 14 Uhr eine Demo auf dem Dreiringplatz angemeldet. Anna Tefert berichtet. Das Bündnis Essen stellt sich quer hat eine Gegendemonstration angekündigt. Auch diese Demo soll um 14 Uhr auf dem Essener Dreiringplatz starten. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot vor Ort sein und kündigt an, konsequent gegen Störer vorzugehen. Die Polizei weist darauf hin, dass am Dreiringplatz auch für Kirchenbesucher ein Parkverbot gilt. Die Polizei wird über Facebook und Twitter über die aktuelle Einsatzlage informieren. Zudem hat die Polizei ein Bürgertelefon geschaltet. Die Nummer finden Sie bei uns im Internet in den Nachrichten auf Radio Neandertal.de. Immer noch sind Schmuckräuber auf der Flucht. Sie waren in der Nacht auf den 1. Mai in ein Juweliergeschäft in Düsseldorf auf der Köh eingebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Montagnacht zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens etwas beobachtet haben könnten. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Männer in ein leerstehendes Ladenlokal nebenan eingedrungen waren. Von dort aus stemmten sie eine massive Wand auf und schafften es so in das Juweliergeschäft. Bilder von der Beute gibt es bei uns in den Nachrichten auf radioneandertal.de. Und das waren die Nachrichten mit Sascha Fassbender. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Heute bleibt es trocken und danach wird es immer besser. Morgen viel Sonne, maximal 23 Grad und am Sonntag sogar bis 27 Grad. Im Moment sind wir noch ein bisschen drunter. 18 Grad in Ratingen an der Auer Mühle und 19 sind es in Monheim. Radio Neandertal, Stau-Update. Mit dem schnellsten Verkehrsservice für Sie, die A1 Dortmund-Köln, zwischen dem Kreuz Leverkusen und dem Kreuz Leverkusen-West. Ein Unfall, 3 Kilometer Stau, da brauchen Sie 10 Minuten länger. Dann die A3 Köln-Oberhausen zwischen dem Breitscheider Kreuz und dem Kreuz Oberhausen 20 Kilometer insgesamt und 45 Minuten plus. Jetzt die 46 Heinsberg-Wuppertal zwischen Neuss-Üdesheim und dem Dreieck Düsseldorf-Süd 4 Kilometer, 10 Minuten plus. Dahinter nochmal zwischen Hahn-West und Kronenberg 6 Kilometer und 20 Minuten plus. Jetzt die 52 Düsseldorf-Essen zwischen dem Kreuz Düsseldorf-Nord und Essen-Kettwig 6 Kilometer, 20 Minuten plus. Weiter zwischen Essen-Bergerhausen und dem Dreieck Essen-Ost, 2 Kilometer, 10 Minuten plus. Jetzt die 57, Krefeld-Köln zwischen Dormagen und dem Kreuz Köln-Nord, 4 Kilometer, 10 Minuten plus. Und die 57, Köln-Nimwegen zwischen Bovert und Mörskapellen, 9 Kilometer und eine halbe Stunde dazu. Gute Fahrt ins Wochenende. Radio Neandertal am Nachmittag. Ich bin Michaela Fischer, hallo zusammen. Ey, stranges kleines Leben verläuft auf Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer man es ist gut gesät. Und ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jenga-Turm, egal, gibt die Verlängerung. Halt neuer Plan, dann ey, Leben ist Veränderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Verrückte, bunte Reise, mal Tinnitus und mal leise. Der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereiße. So selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung. Doch immer sicher im Gemetzel, dank der schicken Tarnung. Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat. Mal 11 Freunde, dann doch One-on-One Karate-Fighter. Und streikt der Sendeton, bleibt immer die Erinnerung. Halt neuer Plan, dann ein Blick nach vorn, steckt Linderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso.

Wen denn? Lili hieß die. Ja, das ist meine Nichte. Ja, die mag Frösche und die mag auch ihre Tante. Und ach, die mag, du heiliger Bimba. Was ist das denn jetzt? Und die mag auch Elvis Eifel im Radio. Das Elvis Eifel Hörerspecial. Schicken Sie Elvis Ihren Vorschlag über unsere Homepage. Radio Neandertal. One, two, three, drink. comes the shame, here comes the shame. Sag's euch, ne? Ich werde noch ganz bekloppt mit dem blöden Blütenstaub. Egal, wo du hinguckst, ist wirklich alles gelb. Küche gelb, Schlafzimmer gelb, Balkon gelb und vor allem auch das Auto. Total gelb. Was ist halt mit diesen Pollen? Ich habe den letzte Woche einen Tag waschen lassen und ein paar Minuten später, da war der schon wieder komplett zu. Ja, müsste man eigentlich jeden Tag, ne? Einmal die Woche. Ja, und morgen waschen sie für lau. Nicht vergessen, wir von Radio Neandertal schenken ihnen nämlich eine Autowäsche bei der Wascharena in Velbert. Da bekommt morgen jeder 10. Kunde eine Autowäsche für umsonst. Für alle anderen gibt's Rabatte. Was zu essen und was zu trinken haben wir auch für sie. Und noch mehr Infos stehen im Netz auf radioneandertal.de. Jetzt neu im besten Mix. Pink, whatever you want. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. Fall apart. I feel like our ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough for me to try. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, even if I say that it's over now, even and I'd be okay, baby. I would be okay, and you might be okay. Yeah.

Radio Neandertal. Unsere Hits gleich nach 4. Das ist der beste Mix. Not a movie with written lines. Still we're chasing the perfect pretty light. Where are you going? What you trying to find? Like it's greener on the other side. It's like we're stressing out to find some peace of mind. It's a story of our time. Why aren't we happy with everything we have? We ain't perfect, I know it too. But if I go now, I'd look for another you. It feels like we're stressing out to find some peace of mind. It's the story of our time. Oh, will you stay with me or chase another? With written lines, still we're chasing the perfect pretty light. Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Hallo, ich bin Ilse und ich kann mich nie entscheiden. Das fängt schon beim Mineralwasser an. Römerwald Classic, Medium, Naturell. Nehmen Sie doch alle drei. Das ist es! Ja! Auch Entscheidungsmuffel? Macht nichts. Römerwald hat für jeden Geschmack das passende Mineralwasser. Römerwald, so rein wie das Wasser im Paradies.